Kapitel 25. Perfekt mit Sein. Übung 1. Beispiel 1. Steht er bald auf? Er ist schon aufgestanden. Er ist schon aufgestanden. Er ist schon aufgestanden. Beispiel 2. Schläft das Baby bald ein? Das Baby ist schon eingeschlafen. Das Baby ist schon eingeschlafen. Das Baby ist schon eingeschlafen. Und jetzt Sie. Steht er bald auf? Er ist schon aufgestanden. Schläft das Baby bald ein? Das Baby ist schon eingeschlafen. Fährt sie bald? Sie ist schon gefahren. Kommen die Leute bald? Die Leute sind schon gekommen. Kommt der Zug bald an? Der Zug ist schon angekommen. Gehen die Gäste bald? Die Gäste sind schon gegangen. Wacht das Kind bald auf? Das Kind ist schon aufgewacht. Fliegt er bald? Er ist schon geflogen. Fliegt das Flugzeug bald ab? Das Flugzeug ist schon abgeflogen.